Dem Bericht von News 1 Südkoreas zufolge hielt das Notmaßnahmekomitee für die Industriezone Kaesong am 28. Oktober im südkoreanischen Parlament eine Pressekonferenz ab. Auf der Pressekonferenz behauptete man, dass man sich nach dem Empfang der Nachricht darüber, dass beim unerwarteten Beschluss zur totalen Sperre der Industriezone Kaesong, die als Prüfstein für Frieden und gemeinsames Gedeihen von Süd und Nord und Beschleuniger der friedlichen Landesvereinigung galt, Choi Soon-sil als Drahtzieherin gefügt habe, der Empörung und Klage nicht enthalten konnte. Dann forderte man die südkoreanische Regierung dazu auf, alle nötigen Maßnahmen zum normalen Betrieb der Industriezone Kaesong zu ergreifen. An demselben Tag berichtete die südkoreanische Internetzeitung iDaily, dass ein Sprecher der Partei der Bevölkerung, Oppositionspartei Südkoreas, auf einer Pressekonferenz gesagt, dass die Einführung der staatlich geregelten Geschichtslehrbücher und die Einmischung von Choi Soon-sil in die Staatsangelegenheit zu gleicher Zeit stattfanden und eine allgemeine Untersuchung darüber verlangt habe.